Ja, liebe Freunde, ich weiß auch nicht, was das heute hier zu hören hat, aber seid froh, dass wir nicht vom Gendarmenmarkt senden, werdet ihr schon hören. Oh ja, aber man könnte ja dort einen leckeren Schweden-Eisbecher essen. Oder lieber beim Fußball? Und wenn es gleich bimmelt, könnt ihr schon mal 60 Pfennig locker machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der für unsere 160. Folge bestimmt einen Kuchen für uns alle gebacken hat. Hallo René. Ja, hallo Stefan. Herzlich willkommen da draußen auch an euch, an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 160. Ausgabe, wie Stefan schon gesagt hat, an diesem wunderschönen 18. März 2025. Und live dazu geschaltet aus seiner Raumstation. Marc, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und zum Kuchen ganz kurz. Habe ich gebacken, habe ich vergessen mitzubringen. Hi Marc. Schade. Hallo Marc. Ja, ihr müsst nicht denken, dass ich mich jetzt hier groß einbringe ohne Kuchen. Ja, gut. Schon eigentlich. Ich meine, keinen Bock mehr jetzt. Wo kommen wir da hin? Wo bleibt denn da unsere Glaubwürdigkeit? Ja. 160 Folgen auf der Glocke. Klung, klung. Ja. Und kein Kuchen. Ja. Na, die Sendung müsst ihr erleben. Wobei wir müssen ja einschränken. René, das ist unser Jubiläum. Marc ist ja erst später zu uns dazu gekommen, als unser Nachwuchs. Ich habe gerade hier so ein Klingeln in der Leitung. Irgendwas stimmt ja, da gerade nicht. Marc hat ja volles Identifikationspotenzial, deswegen gilt auch für ihn die 160. Marc, herzlichen Glückwunsch zu 160. Da sind wir nicht so. Wir geben dir einen Krümel ab. Vielen Dank. Sehr schön. So, aber nun fallt mir bitte nichts länger ins Wort, weil Marc ist dran. Auch ich begrüße euch da draußen ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. And with no further ado, ihr wisst ja, wir haben wieder so viel Sendung heute. Und deswegen machen wir den Kreis zu und geben zurück an Stefan ins Studio mit den wohlgesetzten Worten, sag mal, was hast du eigentlich in den letzten 2 Wochen so erlebt? Oh mein Gott. Ja, da war nicht viel los. Dschungelcamp? Was? Ja, nicht viel los. Ich war im Homeoffice, habe aber ein bisschen Volleyball erlebt. Die letzten Spieltage vor den Playoffs standen an. Genau, denn ab diesem Wochenende fangen die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga an. Das heißt, wie lange bist du noch beschäftigt? Ich habe vereinzelte Spiele noch, ja. Wie viele Playoff-Spiele hat man so, wenn es sehr gut läuft? Es wird vermutlich nicht sehr gut laufen für die Netzhoppers, weil die gegen die BR Volley spielen. Da haben wir noch ein schönes Heimspiel vermutlich, einen schönen Saisonabschluss. Dann haben wir noch beim BBSC 2 Heimspiele. Vielleicht nutze ich dann die Zeit auch das ein oder andere Spiel mal mitzumachen, wo ich nicht quasi im Helferteam bin, sondern einfach mal als Zuschauer dabei bin. Das habe ich ja auch immer gemacht zum Saisonende, dass ich vielleicht mal nach Dresden gefahren bin, vielleicht nach Schwerin. Mal gucken. Wo du sagst, bei den Volleyballspielern läuft es nicht so gut, scheint im Fußball ja nicht anders zu sein. Der Hertha habe ich gehört, also ich bin ja nicht so ein Fußballfan, aber ich habe gehört, Hertha hat auch ganz schön zu kämpfen. Haben letzte Wochenende mal gewonnen, richtig hoch, erstaunlicherweise. 5:1. Ja, gut, dass sie Tor gefunden haben, ja. Ich sag mal, zweite Bundesliga. Ein Auswärtsspiel. Zweite Bundesliga ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ja, naja. Ah, ja. Und, dann machen wir Sport noch rund. Beim Eishockey läuft es ja richtig gut für Berlin. Ja. Die Eisbären Berlin, die sind ja nicht nur auf dem zweiten Platz, sondern auch, ich würde mal sagen, jetzt schon DEL-Meister. Da haben ja auch die Playoffs gerade angefangen. Ne? Ja. Und die sind auf einem guten Weg, auch weiterzukommen. Schauen wir mal, wird super spannend. Ach klar. Ja. Und Marc, so, wo ist dein sportliches hier Ding? Buhl. Ja, Buhl-Saison hat im Prinzip schon angefangen, aber ich konnte noch nicht daran teilnehmen. Ich beabsichtige am kommenden Sonntag mal wieder die Stahlkugeln beliebig weit durch die Stadt fliegen zu lassen. Die Stahlkugeln. Aber protzig durch die Stadt zu tragen. Ja. Lass bloß die Hose um. Ja. Sehr qualifiziert. Vielen Dank dafür. So kennen wir René. Es sinkt für sie das Niveau. Ja. Na jedenfalls, ich stelle immer häufiger und fortwährend fest, dass das neu erworbene Laubenpiepertum, das nimmt immer mehr Bereiche des Lebens ein. Ich glaube, ich kann mittlerweile kaum noch ein Gespräch führen, in dem nicht irgendwann von Gartenlaube, von Pflanzen oder vom neu zu deckenden Dach die Rede ist. Ah ja, da war ja was. Irgendwie komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Ja. Wie sieht's denn da aus? Gibt's da ein Update? Ja. Naja, also wir haben mittlerweile mal einen Handwerker vorbeikommen lassen, der hat sich das Ganze mal angeguckt, ist dann auch auf dem Dach rumgekraucht, ja, hat mal ein Aufmaß gemacht, hat uns mittlerweile auch ein preisliches Angebot gemacht, also Heidewitzka Schwester, für 5,99 bei Kaufland kriegst du sowas nicht, sagen wir mal so. Ja. Aber gut, so ein Dach kostet immer noch nicht viel, wenn man überlegt, was so ein Ozeandampfer kostet. Das muss man alle in Relation sehen. Das stimmt. Ja. Marc, wenn die Hütte dann steht, dann sagst du mal Bescheid. Ich bin gerade in der Gründung mit einer Initiative. Wir würden dann das Grundstück mal begutachten und dir passende Nistkästen und Futterstellen-Spots ausloten. Das machen wir komplett für umsonst. Aha. Ja, wer oder was soll denn da nisten und gefüttert werden, bitteschön? Ja, nur Kleinkram. Also irgendwelche. Ich hätte es gerne etwas genauer. Piepmetze. Ja, irgendwelche Piepmetze. Du bist ein Laubenpieper. Da fehlt auch ein Piepmetze. Ja. Nee. Das mit den Piepmetzen ist vielleicht gar keine so gute Idee, weil mein Nachbar auf der einen Seite, der wird jetzt nach 2 Jahren Abstinenz, wird der wieder ein Bienenvölkchen haben. Wird da also Honig selber produzieren. Und wir haben heute schon, was heißt heute, also wann waren wir da, jetzt irgendwie am Wochenende waren wir im Garten, haben wieder ein bisschen was gemacht, also nach wie vor Müll zusammensammeln und wegbringen und ein bisschen was umgraben und Steine verteilen, was man eben so tut. Ich will mich da nicht im Detail verlieren. Na, jedenfalls haben wir einen großen Strauch so Weidenkätzchen. Und wir stehen im Garten und sind gerade dabei, da so einen Weg irgendwie durch unsere Wiese irgendwie anzulegen, provisorisch. Und auf einmal, ich sage, ja, das summt doch wie Bienen. Und Tina hat es dann gesehen und sagt so, ja, das ganze Weidensträuchelchen da hängt voll mit den Viechern. Und wir so, na, hat denn hier unser Nachbar schon angefangen, aber den zufälligerweise an dem Tag getroffen, ihn darauf angesprochen. Er so, nee, ich muss mir erst noch eine Bienenkönigin irgendwie kaufen und das Volk über ansetzen. Aber sagt, das ist mal interessant, dass das hier schon losgeht, weil es wäre eigentlich noch viel zu früh. Ich hab das auch schon beobachtet. Ihr seht schon, vom 100. ins 1000. Ich habe in der letzten Sendung mal die Achtsamkeitsmethode spazieren gehen und dabei 5 Dinge, 4 sehen, 4 Dinge hören und so weiter vorgeschlagen. Und bei meinem letzten Spaziergang war eins der 5 Dinge tatsächlich auch Bienen, die wie wild und interessiert um die Krokusse herumschwirrten. Mhm. Also es ist mir auch aufgefallen, dass offenbar Bienen unterwegs sind. Sie fliegen tief. Also. Ja, und laut sind sie. Also bei Krokussen ist ja immer das Ding, also die hast eine riesige Knospen, aber bis die aufgehen, kann ich mir richtig vorstellen, wie da so ein Bienenschwarm drumherum und dann immer dieses Gezeter und Gemeckert. Müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Ey, du Scheißstrauch, jetzt mach endlich die Blüten auf hier. Glaubst du, wir fliegen hier den ganzen Tag hier, oder weil wir nichts anderes zu tun haben oder was? Jetzt mach mal hinne. Die Sonne wandert schnell. So ungefähr. Ihr so kriegt ungefähr eine ungefähre Vorstellung davon. Genau. Ja, kennt man ja. Mensch. Bienen halt. Ja, das war das Laubenpieper-Kapitel für Folge 160. Fortsetzung folgt. Ja, ich hoffe, es bleibt dabei für diese Sendung. Wir werden noch in Folge 790 darüber sprechen. Vielleicht liegt bis dahin ja auch schon der erste Gehweg. Ich warte schon dann, in einer Story wird es dann heißen, wie Marc sich vor den ganzen Bienen gerettet hat. Ja. Nee, das wird die sein. Die Bienen müssen eher von mir gerettet das werden. Das wird das Hörertreffen sein, was wir bei ihm machen, und du musstest ins Krankenhaus wegen Bienenstichen. Ja, höchstens, weil ich so wie ein Bienenstich gefressen habe. Ja, welcher Bienenstich da tut, das im Krankenhaus nicht, das kannst du selber aussuchen. Naja, René, du bist ja noch einen Kuchen schuldig. Oh ja. Ja, wird wohl einen selbstgebackenen Bienenstich geben. Ich hoffe, dein Nachbar hat kein Problem damit, wenn ich mich bei ihm bediene. Wo ist denn die Königin hin? Genau, was fresst ihr denn da? Sag mal, auf dem Kuchen, da ist das Gelee Royale. Ja. Ist das eine Biene, Maria? Na gut. So ist das halt. Ich stelle einfach mal eine Frage, und zwar an René. Ja. Hast du dein Hausaufgabenheft dabei? Ja, aber ich habe tatsächlich Hausaufgaben gemacht. Aber dazu vielleicht gleich. Ja. Ich will ganz kurz, meine zwei Wochen waren pralle. Stimmt, ja. Picke, pralle gefüllt. Ihr dürft euch aussuchen, was ich euch jetzt als erstes erzähle und was ich mir für später aufhebe. Nummer eins wäre ein Besuchstipp. Zwei. Okay, alles klar. Dann machen wir Nummer zwei. Und zwar, ich war gewesen bei dem ersten Teil des Kurses, den ich besuche, mit dem Namen Zusammenhalt braucht Konfliktfähigkeit. Mhm. War sehr, sehr interessant. Ist ein ganztägiger Kurs gewesen, von 9 bis 16 Uhr, mitten an der schönen Friedrichstraße. Also auch von der Location her ganz nett. Aber wir haben die ganze Zeit drin gehockt. Genau, also der Kurs wurde veranstaltet von dem Landesnetzwerk Bürgerengagement Berlin e.V. Ich sage euch, es gibt Institutionen, die könnt ihr euch gar nicht ausdenken. Also da ist einiges, wenn man Langeweile hat, da wird einem definitiv geholfen. Und durchgeführt wurde der Kurs von Konfliktfit. Das war zwei Personen, ein Sporttherapeut und eine, das fand ich auch ganz interessant, eine psychologische Psychotherapeutin. Mhm. Genau, und die haben, wir waren 20 Leute, 18 Frauen, 2 Männer, da siehst du mal, wen Konfliktfähigkeit interessiert. Gleichgewicht, ja. Ist ziemlich ausgeglichen gewesen. Im Alter von 25 Jahren bis, ich sag mal, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, Anfang 60 vielleicht. Hm. Genau. Ich glaube, bis auf mich kamen die Leute überwiegend aus dem sozialen Bereich, also irgendwelche Bürgerbüros, irgendwelche Ämter. Ja, genau. Hatten keine Hooligans dabei? Nee, also es war keine Maßnahme, mit der man sich in den offenen Vollzug buxieren kann. Das war es nicht. Ach, ich dachte mir, komm mal vorbei, weil von draußen sah es ganz okay aus. Ich dachte mir, ihr habt es ordentlich aufs Maul. Nee, es ging bei dem Thema Konfliktfähigkeit, also wie gesagt, das war jetzt erst der erste Teil, war einiges an Gruppenarbeit. Also dachte ich erst, wird komisch mit wildfremden Leuten, also mit wildfremden Frauen ja in meinem Fall. Mhm. Aber war ganz cool gewesen, ja. Wir hatten eine Übung und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Und zwar die erste Übung fing an mit, wenn ihr euch mit um 9 Uhr mit jemandem verabredet, ne, ein geschäftlicher Termin, und ihr verabredet euch zu 9 Uhr mit eurem Kollegen, ab wann gilt der Kollege für euch als unpünktlich? Tja, Stefan. Wenn er, ich sag mal, 10 Minuten würde ich ihm schon geben. Also ab 9 Uhr 10 Uhr. 10 Minuten. Und bei dir, Marc? Naja. Ungehalten würde ich auch schon um 9.10 Uhr werden, aber man räumt ja immer so gerne umgangssprachlich das akademische Viertel ein, also 9.15 Uhr. Ich würde vermutlich sogar noch bis 9.30 Uhr warten. Was? Weil es mit Sicherheit ein wichtiger Termin. Ja, wenn man keinen Folgetermin hat, natürlich, ist klar. Also wenn er eng gesetzt ist, dann umso ärgerlicher, aber es ist schwer zu sagen. Also sagen wir es mal so, das ist etwas, was mich sehr schnell aus meiner Komfortzone bringt. Ah, ja. Also wenn ich so einen wichtigen, so einen geschäftlichen Termin habe und um 9 Uhr, sei es nur dass jemand bei mir anrufen wollte, zu Punkt 9 Uhr, dann wäre ich um 9.05 Uhr, werde ich schon ganz hippelig. Also 9.05 Uhr oder 9.05 Uhr? Jetzt, wann ist unpünktlich? 9.01 Uhr. Gut. Aber letztes Wort? Ist es dein letztes Wort, Marc? Ab ja. Wann, die Frage ist, Stefan, die Frage ist wirklich, ab wann wäre die Person für dich unpünktlich? Ab 9.15 Uhr. Nee, was hast du gesagt, Stefan? 9.10 Uhr. Wobei, ich wollte gerade nochmal eine Gegenfrage stellen. Ja. Also ist damit eingerechnet, ob sich die Person bei mir meldet, wenn sie zu spät kommt oder nicht? Weil das ist für mich auch nochmal ein Unterschied. Ich finde, also das habe ich schon in dem Termin nicht verstanden, warum man darüber so viel reden muss, weil unpünktlich ist die Person, wenn man um 9 Uhr verabredet ist, ist sie ab 9.01 Uhr unpünktlich. Punkt. Ja. Die Frage ist, wie resilient ist man da? Oder? Das ja, ist, genau, das war nämlich der zweite Teil der Übung. Erstmal kurz, ich sage euch mal, was die Uhrzeiten in dieser 20er-Gruppe waren. Mhm. Also die Spanne fing um 8.55 Uhr an. Okay. Es ja, war aber nur eine Person. Das war nur eine Person. Du bist zu spät. Und ging bis 9.15 Uhr tatsächlich. Mhm. Und das Interessante, die zweite Frage der Übung war, wie würdet ihr reagieren, wenn es ein zweites, drittes und so weiter mal vorkommt? Wie würdet ihr das clustern? Also ist es vom ersten bis fünften Mal, reagiert ihr da bestimmt? Das war der zweite Teil der Übung. Ich kann euch nur sagen, bei mir, ich habe eine Gedankenblase auf den Zettel gemalt und habe hingeschrieben, unpünktlich. Also für mich ist es so, wenn jemand um 9.01 Uhr nicht erschienen ist, ist er unpünktlich, fertig, Thema vorbei. Da ist jetzt keine Emotion oder so weiter dran. Ich würde dann schon für mich eine Lösung finden. Und die Emotionen von den Leuten da vor Ort gingen von, ja, ich würde beim ersten Mal lasse ich durchgehen, dann fange ich schon an, beim nächsten Mal zu fragen, denjenigen zu belehren, zu ermahnen, dann komme ich selber zu spät, haben manche gesagt. Okay, da räche ich mich, ja. Und andere meinten, sie würden dann den Termin einfach eine Viertelstunde früher ankündigen. Ja, auch eine Strategie. Ja, nee, es ist dämlich. Es ist überhaupt keine Strategie. Was funktioniert nicht? Ja. Und das Interessante war dann, dann wurden die Zettel zufällig verteilt und man musste dann die Uhrzeit und die Gründe einer fremden Person verteidigen. Oh. Ich als 9.01 Uhr hatte einen Zettel mit 9.15 Uhr. Das heißt, ich an der Reihe war, war mein Spruch gewesen, hallo, ich bin René und wenn wir um 9 Uhr verabredet sind, dann könnt ihr auch gerne um 9.15 Uhr erst kommen, weil lieber habe ich einen entspannten Kollegen dabei als einen gestressten. Und da fand ich, habe eigentlich gut die Rolle geschafft einzunehmen. Also in der Hinsicht hat mir die Übung schon sehr viel geholfen, eine Rolle einzunehmen, die ich überhaupt nicht vertrete. Ja, fand ich gut die Übung. Der René macht gerne Rollenspiele. Ja, ich habe meine Leidenschaft dafür. Süßer, auch beruflich. Ja. Ich habe, das war ja eine private Maßnahme. Ich habe das tatsächlich als Bildungsurlaub dann noch geltend gemacht. Das kam ja über die Ehrenamtsstelle. Ah ja, da hast du es ja letztes Mal angedeutet, ne? Nach wo wir uns unterhalten haben. Ja, kann gut sein. Und in dem Netzwerk, über das das veranstaltet wurde, ist nämlich zum Beispiel das Ehrenamtsbüro vom Tempelhof Schöneberg. Das war, glaube ich, meine Anlaufstelle. Die BSR ist bei, die Tafel, die Malteser. Ja, also irgendwie 90 Partner, die sich da dem Ziel verschrieben haben, das Bürgerengagement zu fördern. Mhm. War auch ganz lustig, der Termin fing an mit, ich habe gehört, wir sagen hier du. Das Engagement du. Ja, genau. Nee, also war eine coole Sache. Und die zweite Sache, die ich richtig cool fand, war das Wertequadrat. Ziel der Übung war, wir sollten uns irgendeine Person vorstellen, die wir überhaupt nicht leiden können, mit der wir nicht dieselbe Luft atmen wollen. Wen und von uns beiden hast du genommen? Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu überlegen. Ja, und dann soll man sich eine Eigenschaft oder ein Unwert, so wurde es genannt, ein Unwert vorstellen. Und Ziel der Übung war nachher, diese Person im völlig anderen Licht zu sehen. Und weil ich es so interessant fand, will ich es einfach mal ganz kurz illustrieren. Wir nehmen mal als Unwort Geiz. Ja? Also ihr habt jemanden im Kopf, der geizig ist. Und jetzt ist die Sache die, hinter jedem Unwert, so sagte der Therapeut, steckt auch ein Wert. Und welcher Wert steckt hinter Geiz? Also was wird die Person von sich behaupten? Die wird ja nicht sagen, ich bin geizig. Sparsamkeit. Richtig. Das heißt, in diesem Wertequadrat hast du jetzt auf der linken Seite unten das Unwort Geiz und darüber das Wort sparsam zu tun. Wir wissen also schon, was wir sehen und was die andere Person denkt. So, jetzt ist die Frage, was ist denn das Gegenteil von sparsam, positiv besetzt? Freigebig oder freizügig. Spendabel. Glaube ich, freigebig. Ja, genau, so in die Richtung spendabel und so. Ja. Das heißt, das ist, und was ist das, wenn man mit spendabel übertreibt? Jetzt kommen wir wieder in die untere Reihe. Also haben Prassen. Was? Prassen. Prassen. Ja. Das ist dann negativ konnotiert. Genau, oder Verschwendung oder so, ne? Verschwenderisch, ja. So. Und interessant ist, also wenn du jetzt dieses Konstrukt, du siehst eine Person nur als geizig oder du kannst auch nehmen egoistisch, als verlogen oder keine Ahnung was. Aber mit dieser Übung, und das fand ich so super interessant, das muss man wirklich mal auf dem Papier durchspielen, siehst du, wie diese Person sich sieht, also in unserem Fall, die sieht sich als sparsam und ihre Angst ist, das andere Unwort, was unter dem Wort, was haben wir gesagt? großzügig steht. Verschwenderisch. Und zwar verschwenderisch. Die Person hat Angst, verschwenderisch zu sein. Und das heißt, wenn du jetzt die Person nicht mehr als geizig siehst, sondern als einen sparsamen Mensch, der Angst vor Verschwendung hat, dann gehst du mit der Person schon ganz anders um und kannst sie vor allem anders ansprechen. Du kannst nämlich sagen, sei nicht so geizig, sondern ich finde es cool, wie sparsam du bist, aber sei mal ein bisschen spendabler. Sag mal, gönn dir doch mal was. Und so kommt man an eine Person dann entspannter, also wahrscheinlich konfliktfreier, darum ging es ja in den Kurs, ran als... René hat das Kapitel 1 des großen Themas Leute manipulieren erfolgreich abgeschlossen. Nein, das ist doch positiv und ich... Eben, das ist doch mal, um auch so ein bisschen Reflexion, Selbstreflexion möglicherweise. Perspektive zu wechseln. Genau, richtig. Ne? Aber kann man das auch umdrehen, René? Also jetzt war ja das Beispiel von geizig zu verschwenderisch. Was sagst du zu einem Kumpel, wo du das Gefühl hast, der so völlig nett ist? Ja, sei doch mal ein bisschen geizig jetzt. Nee, dann würdest du sagen, sei mal ein bisschen sparsamer. Also rum würdest du machen. Du würdest sagen, Verschwendung ist das Negative. Er selber würde sich als großzügig sehen. Das Gegenteil von großzügig wäre sparsam. Das heißt, er hat Angst davor, geizig zu sein. Ne? Auch wieder nachvollziehbar. Jemand, der verschwenderisch ist, der hat vielleicht davor Angst, dass er als geizig rüberkommt. Und wir haben das tatsächlich mal mit so ein paar Problemfällen auch, ich habe es ja ein paar Leuten erzählt, weil ich es so interessant fand. Und jeder hatte irgendwie so eine Person im Kopf, wo er sagte, okay, das muss ich anhand dieser Person einfach mal durchspielen. Ne? Da ging es dann um jemanden, der zum Beispiel sehr direkt ist, also verletzend direkt. Ne? Und dann kommt man auf einmal drauf und sagt sich, okay. Wir hatten sogar jemanden, der bei uns in der Runde saß, der hatte das Problem, dass er einen Tag vorher ziemlich von jemanden so kontrolliert wurde und davon gesagt wurde, du musst das so und so machen. Und dann haben wir das auch mal durchgespielt und dann sagt er auf einmal, ach so, der wollte einfach nur, dass wir die Sicherheit haben, dass wir diesen Auftrag nächstes Mal wieder haben. Ne, also sowas ist dabei rausgekommen. Die Person, die war so begeistert von diesem ganzen Ding, dass sie wirklich in Dankbarkeit fast versunken ist, dass wir da so viel Licht ins Dunkel gebracht haben. Also ja, also ist ja auch ein gutes Beispiel aus einer, weil diese Person war ja wahrscheinlich so ein bisschen, der Puls war oben und hat wahrscheinlich viel nachgedacht darüber und hat sich geärgert. Ja. Hast ja eine positive Stimmung gedreht dann, ja. Ja, also ich kann euch nur wärmstens empfehlen, mal die Augen aufzumachen. Dieser Kurs war komplett kostenlos gewesen. Also es ist ja noch ein zweiter Termin. Es stehen euch 5 Bildungsurlaubstage, glaube ich, im Jahr zu. 11 in 2 Jahren, so war es, glaube ich, in Berlin, ne? Also es ist je nach Bundesland, ja. Man muss nur gucken, nicht alle Maßnahmen sind dafür geeignet. Ne? Mhm. Also ja, aber also ich fand es hochinteressant. Ja, cool. Spannend. Sehr spannend, René. Gut, und ihr habt gar nicht gemerkt, wie ich euch gerade manipuliert habe. Aber sicher, ich fühle mich ganz anders gerade. Natürlich, Penner. Gewaltfreie Kommunikation hatten sie auch als Kurs. Das Ding war nur, ich wollte jetzt nicht so viel Bildungsurlaub opfern, deswegen habe ich diesen Kurs jetzt nicht wahrgenommen. So. Du stehst einfach nicht auf gewaltfreie Kommunikation. Ja, das ist nicht dein Ding. Ja. Ich brauche so ein bisschen Reihung, weißt du? Gut, Stefan, aber du hattest irgendeine Frage gestellt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also. Ja, wir haben nach den Hausaufgaben gefragt. Ach, Hausaufgaben. Hast du welche gemacht? Also fragen wir mal andere. Also Stefan hat erstmal seine Hausaufgaben nicht gemacht, weil er hat nicht mal die Uhr hier eingeschaltet. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil bei Audacity sagt er ja uns, wie lange die Hausaufgaben. Also wir müssen im Meeting ja auch eine Uhr unten rechts. Verrückt. Das habe ich auch schon festgestellt. Und ich wollte unten links, wollte gucken, wie ihr reagiert, ob ihr es selber merkt. Nee, ich habe es nicht gemerkt. Ja, natürlich. Ich habe mich schon gewundert, warum ich dich so groß hier auf dem Bildschirm sehe, aber es liegt einfach daran, dass eine Karre weniger ist. Ja, nee, Marc, hast du Hausaufgaben gemacht? Was sind das für eine Frage? Hausaufgaben, ja, eben. Ach stimmt, Marc war ja so. Er hat noch nie welche gemacht. Ich mache nie Hausaufgaben, genau, schon in der Schule nicht. Also, ich kann ja kurz mal anfangen, ich habe mir 2 Themen aufgeschrieben. Ich weiß jetzt direkt nicht, ob es eine Hausaufgabe war oder ob das aus meinem Interesse nochmal eine Recherche war. Und zwar das Thema Wahlkreise. Ja, sehr gut. Da hatte ich ja auch fälschlicherweise gesagt, aber mir war so, als wenn jeder Bezirk irgendwie auch mehrere Wahlkreise hat. Und es kommt natürlich auf die Wahl drauf an. Ne? Also wir haben die Europawahl, da ist es ja so, dass Deutschland ein Wahlkreis ist bei der Europawahl. Dann hast du die Bundestagswahl. Da ist sozusagen jeder Bezirk mit einigen Ausnahmen ein Wahlkreis in der Regel. Ja, wie viele sind es da, weißt du das? Das müsste 12 sein. Also es gibt Also die Ausnahmen sind zum Beispiel Berlin-Spandau mit Charlottenburg-Nord. Ja. Es sind oder nämlich weniger als Stadtbezirke. Genau, und Friedrichshain-Kreuzberg mit Prenzlauer Berg-Ost. Sie hatten ja schon rausgefunden, dass wir auf ungefähr 250.000 Leute pro Wahlkreis kommen müssen. Bei der Bundestagswahl, genau. Das haben wir beim letzten Mal unterschlagen. Mhm. Es gibt aber auch noch was anderes als die Bundestagswahl. Dann die Berliner Abgeordnetenhauswahl. Genau, und da sind das? Da sind es mehrere Wahlkreise pro Bezirk und 2021 waren es 78 Wahlkreise in 12 Berliner Bezirken. Schon ein Unterschied, ne? Ja. Ne? Ja. Ach so, bei der Bundestagswahl, warte mal, Bundestag wählen die anderen Bundesländer ja auch, ne? Richtig, richtig. Und die müssten dann auch immer jeweils 12 Wahlkreise haben, oder wie? Das wird dann, naja, nicht 12 Wahlkreise, sondern die Einwohnerzahl muss stimmen sozusagen. Aber wenn wir in Berlin 12 Wahlkreise haben für die Bundestagswahl, also als Berlin mit 12 Wahlkreisen an den Start gehen, müssten dann nicht die anderen Bundesländer auch so Leute, viele? Macht dazu doch eine Sondersendung. Okay, also die Wahlsondersendung wird anscheinend kommen das müssen. Das, gut, komm, das zweite Thema war noch ein Nachtrag von mir. Und zwar hatte ja Marc festgestellt, dass das Wetter bzw. die Sonnentage nicht linear sind. Und das stimmt. Ich habe mal das Beispiel vom 18. März, also heute, bis 29. März, bis zur Zeitumstellung auf Sommerzeit genommen. Und da ist es so, dass wir von heute 6.11 Uhr bis Ende März 5.45 Uhr den Sonnenaufgang haben. Also es geht zurück 26 Minuten. Und der Sonnenuntergang von 18.17 Uhr auf 18.37 Uhr, also 20 Minuten später. Das heißt, wir haben in den 11 Tagen 46 Minuten mehr Tag sozusagen. Ja, und das hat mit der Fragestellung noch gar nichts zu tun. Und das verhält sich nicht linear. Genau. Ich kann es euch leider nur zeigen, das sieht aus wie so ein Luftballon. Das richtig. Wird größer und dann geht es wieder runter. Also eigentlich steigt es exponentiell an, bis es den Scheitelpunkt erreicht. Und dann geht es anti-exponentiell wieder zusammen. Es gibt schöne Fotos dazu im Internet, kann ich nur empfehlen. Ja. Nein, das hat nichts mit exponentiell zu tun. Nein, aber das siehst du ja schon. Eher, dass es eine Sinuskurve ist. Genau, also das siehst du ja schon an den Zahlen. Ne? Also wenn es linear wäre, würde ja sozusagen der Sonnenaufgang gleichmäßig früher sein und der Sonnenuntergang gleichmäßig später. Ist ja nicht, wir haben 26 Minuten früher sozusagen Sonnenaufgang und 20 Minuten später Sonnenuntergang. Das ist halt nicht gleich, ja. Verhält sich nicht gleich. Ein Bild bei Wikipedia. Das hat doch überhaupt. Das ist doch jetzt nur eine Momentaufnahme, die du gibst. Also du sagst irgendwie, wie die Werte in einem bestimmten Zeitraum sind. Aber die Frage nach der Linearität bedingt doch das Vergleichen von mehreren gleichartigen Zeiträumen, wie zum Beispiel ein Tag. Du musst also die Tage separat voneinander betrachten. Ich habe den 18. heute, dann den 19. und den 20. und ich gucke nach, um wie viel wird der Tag länger von einem Tag zum anderen. Ja, und aber das habe ich doch in der Menge sich, drin. Wenn es nicht, nein. Wo? Du hast nichts genannt. Du hast nur den Zeitraum zusammengefasst. Du hast gesagt, okay, 20 Minuten irgendwie früher geht die Sonne auf. Ich habe es nicht mehr so. Naja, wenn die 20 Minuten früher aufgeht, aber was hatte ich gesagt? Das andere war, muss ich noch mal gucken. Ist egal, was es ist. Es aber ist du betrachtest nicht mehrere Zeiträume, also nicht die einzelnen Tage, sondern hast nur einen Zeitraum von mehreren Tagen als einzelnes betrachtet. Hier. Und das hilft nicht, die Frage zu beantworten. Leider sieht es der Zuhörer nicht, aber es ist diese Kurve und hier sieht man auch ganz klar die Zeitumstellung, die Stunde, der Tag und die Nacht. Das ist wie, es sieht aus wie die Form eines Auges, die aber natürlich nicht spitz zuläuft am Ende, weil sonst hätten wir ja irgendwann einen Tag, wo stockdunkel wäre. Und das ist die Tageslänge, wie sie sich entwickelt. Genau. Es ist eine relativ, also in diesem Diagramm ist es eine relativ flache, aber ja, okay, man kann das Diagramm auch anders zeichnen. Also es ist, wie ich schon sagte, eine Sinuskurve. Das heißt, bei der Sommersonnenwende und der Wintersonnenwende, beim längsten und kürzesten Tag, da ist dann von einem Tag zum anderen der Unterschied von einem Tag zum anderen sehr, sehr gering. Ja, genau. Und dann nimmt es zu. Und dann nimmt es entsprechend zu, genau. Es ist, sagen wir mal so, es ist eine sehr schwache Zunahme. Wir haben jetzt Das ist, nein, wie schwach oder wie stark das ist, ist die Frage, wie das Diagramm dargestellt ist. Ist das für unsere Hörer jetzt auch alles ziemlich blöd, genau, weil ist, sie können es nicht sehen. Das ist Physik, viel zu abstrakt. Das ist Physik, guckt es euch selber im Internet an. Sonnenaufgang und Untergang einfach an der Grafik googeln und dann sieht man es, wie es aussieht. Ich habe aber auch Hausaufgaben gemacht, die sind vielleicht für dich ganz gespannt. Interessant, Marc. Und zwar habe ich mir Elite Dangerous reingezogen. Nein, hast du nicht. Ich habe mir drei Folgen eines Let's Plays, je eine Stunde, glaube ich, waren es, angeguckt. Na, ich hätte dir lieber Videos empfehlen sollen, aber okay, erzähl es mal. Ja, okay. Und ich muss sagen, mein Eindruck erstmal von weg, ich habe das Gefühl, es handelt sich bei Elite Dangerous um eine Weltraumschiff-Fliegensimulation mit Ego-Shooter und Adventure-Anteilen sowie Handelssimulation. Und mit der Möglichkeit, Sachen zu erkunden. Planeten, also auf Planeten zu gehen. Also ich war. Und das ist nur ein Ausschnitt, weil es heißt Blaze Your Own Trail. Also mach einfach, worauf du Bock hast. Also ich war wirklich überrascht, welche Bandbreite an Mechaniken in dem Spiel vorhanden sind. Also für mich schon krass, wenn ich ein Spiel habe, wo ich entweder in einem Fahrzeug sitze oder in einem Raumschiff und umherfliege und durch die Windschutzscheibe das Weltall sehe und im nächsten Schritt bin ich auf einmal in der Perspektive eines Ego-Shooters, laufe mit meiner Person rum und in der übernächsten denke ich, ich spiele Zack McCracken oder Manic Mansion und steuere die Figur so und kommuniziere mit irgendwas. Ja, war ich schon sehr überrascht. Also es wirkte sehr umfangreich im positiven Sinne. Ist das. Freut mich. Auch die Grafik war sehr ansprechend. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder in den 80ern. nein, die Grafik ist super. Und Marc hat tatsächlich auch heute sein Elite Dangerous T-Shirt an. Das hat er noch vom letzten Mal. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch, weil normalerweise trage ich Arbeitskleidung zur Podcast. Aber wir haben gesagt, heute mit freiem Oberkörper. Selbstverständlich. ist ein Freiheitland, hau rein, ist Tango. Aber tatsächlich sind diese Elite Dangerous T-Shirts, die ich so habe, das ist für mich die reguläre Arbeitskleidung. Also mal, wenn ich ins Büro gehe oder eben in der Tag, die ich arbeite, trage ich normalerweise so ein Elite-Shirt, weil davon habe ich irgendwie am meisten und hat sich irgendwie so eingebürgert. Mhm. Also außerdem ist es für mich die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, ah, guck mal, ich stehe da drauf, ich möchte, dass ihr euch auch dafür interessiert, bitte. Also wir dürfen bei uns auf Arbeit keine bedruckten T-Shirts tragen, weil dann die Krawatte nicht richtig zur Geltung kommt. Natürlich. Ja, wird ja eh von der Anzugjacke, vom Jackett dann überdeckt. Ja. Passt nicht zu der kurzen Unterhose, die wir im Büro freitragen. Ja. Oh mein Gott. Ja, die 80er. Ich sag's dir. Als es noch so schöne, leckere Eissorten gab, wie Himbi-Spezial. Mm. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Okay, das war vor der Mauer. Wir hatten Softeis. Ich kann mich noch entsinnen an den Eiswagen, der am Spielplatz anhielt in den 90ern und für 60 Pfennig eine Kugel Eis darbot. Ja. Für alle, die nicht den 60 Pfennig. 60 Pfennig. 60 Pfennig. 30 Cent. Ja. Stellt euch das mal vor. Heute bezahlst du fast das Zehnfache. Und diesen Sommer können wir durchaus an die 3-Euro-Marke kommen. Letztes Jahr wurde ja die 2-Euro-Marke vor dem Sommer angekündigt und dann natürlich auch von allen Eisverkäufern prompt eingehalten und überboten. Ja, die Schweine. Ja. Ich sag mal, du sagst ja selber, wir leben in einem freien Land und wenn man 2-3 Euro für eine Eiskugel bezahlen möchte, dann soll man das gerne tun. Ja. Angebot und Nachfrage, ne? Nee, in dem Darf Fall. Darf ich gar auch nicht. Bitte 3 Euro für 10 Kugeln bezahlen? Ja, da musst du dir bitte? Eine Packung Eis im Lidl holen. Da kannst du, hast du für 3 Euro 10 Kugeln drin. Das ist wie mit Kuchen, ne? Ich würde nur mal sagen, ja. Kommen wir jetzt nicht wieder mit dem Kuchen. Also wirklich, das Thema sollten wir nicht wieder aufmachen. Im Supermarkt, da werde ich sofort emotional. Ich will jetzt Kuchen. Im Supermarkt kriegt ihr unter Umständen, wenn ihr einen guten Preis habt, für 2 Euro ein ganzes Kilo Eis. Ja, aber ist anderes Eis. Es schmeckt dann auch ja, nicht du, so. Ja, du, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Eisverkäufer so handgemachtes Eis da hat. Ich glaube, einige von denen sind schon ziemlich clever. Sicher. Klar, aber auch bei dem Dreck gibt es viele Nuancierungen und der eine Dreck schmeckt einem besser als der andere. Ja. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch noch richtig gutes Eis, sicher. Das gibt es auch. Aber zurück, meine Lieblingseissorten, also sagen wir es mal so, als Kind hatte ich meistens nur die Wahl, wenn ich mit meiner Oma dann auf dem Weg zum Friedhof war, wo sie denn ihren Mann besuchen wollte, der war etwas früher verstorben. Und dann kamen wir an so einem Kiosk vorbei, da kannte sie irgendwie die Bewirtschaftung. Und da habe ich mir meistens eins von zwei Eis ausgewählt. Das eine war, wie gesagt, dieses Himbi-Spezial. Das wäre aus heutiger Sicht zu vergleichen mit einem Kuya-Mara-Split von Langnese. Nur, dass eben außenrum war eben nicht so ein Maracuja-Eis, sondern da war eben so ein Himbeer-Sorbet um den Vanillekern. Sehr lecker. Ich glaube, es ist von Schöller-Eis. Und es könnte auch sein, dass sowas zwischenzeitlich mal wieder am Markt war. Ihr wisst ja, wie es ist, so Eissorten, die kommen und gehen ja im Laufe der Jahre. Und das andere war auch ziemlich abgefahren, weil das war so ein Plastikkegel, so eine Plastik-Pommes-Tüte, wenn man so will. Natürlich nicht so groß. Und da war dann irgendwie Vanilleeis drin, dann so mit Erdbeerschlieren und Schwaden durchdrungen. Und ganz unten in der Tüte war dann noch ein Kaugummi drin. Ach ja. Kennt ihr sowas? Ja. Ja. Weckt das nicht Kindheitserinnerung? Definitiv. Also ich sag mal so, man kennt es ja früher noch, man war zu Hause, hat in seinem Zimmer gespielt, auf einmal gab es irgendwie so ein Klingeln draußen und alle sind runtergestürmt. Miracoli ist fertig. Nee, das war bei euch so. Genau. Ja, habe ich im Fernsehen gesehen, Marc. Das kannst du nicht leugnen. Ich habe es im Fernsehen gesehen, wie es bei euch gelaufen ist. Genau. In West-Berlin. Bei euch da drüben. Nee, und alle sind runtergerannt. Ne? Und heute würdest du aus dem Fenster brüllen und sagen, halt die Fresse, sei ruhig da draußen. So ändern sich die Sprich Zeiten. Nur für dich, Stefan. Sprich nur für dich. Nein, nein, nein. Aber gibt es noch? Wenn gutes Eis am Start ist, dann sprit dich. Habt ihr so eine Eiswagen? Ja, gibt es noch. Aber schon lange keinen mehr gesehen. Ewig nicht mehr gesehen, ja. Keine Ahnung. Also ja, zumindest ja, ja. Kein Rumfahren. Doch, der Bofrostmann hat neulich bei mir geklingelt. Ja, der Bofrostmann. Ja, und der Bofrostmann, der hat mich, glaube ich, für dumm verkaufen wollen. Er hat gesagt, hallo, ich bin hier verantwortlich für den Kiez und werde Sie jetzt versorgen. Hier haben Sie Werbebroschüre, unterschreiben Sie ja bitte. Ich rufe Sie nächste Woche an. Wenn Sie kein Interesse haben, lösche ich Sie. Und er hat mich so überrumpelt, dass ich ihm vor lauter Stress nicht nur meine falsche Telefonnummer gegeben habe, bewusst, sondern auch noch eine falsche Unterschrift. Und auch noch einen falschen Namen genannt habe. Das ist ja und dass ich mich dann direkt an Bofrost gewendet habe und gesagt habe, Leute, finde ich nicht so cool, was ihr hier macht, die Leute so zu überrumpeln oder eure Mitarbeiter so unter Druck zu setzen. Der hat regelrecht gebettelt, dass ich ihm meine Nummer gebe, weil er die halt braucht, um dann irgendwas nachweisen zu können. Und das fand ich so cool. Drückerkolonne. Und dann wollten sie wissen, wo das war. Ja. Und ne, weil sie den Mitarbeiter offenbar dann entsprechend disziplinieren wollten, habe ich den aber natürlich nicht gesagt, weil ich weiß, dass es nicht das Problem des Mitarbeiters, sondern die Taktik liegt im Unternehmen. Sollen sie mal schön in ihren eigenen Reihen suchen, wer dafür verantwortlich ist, statt hier irgendjemanden, den sie unter Druck setzen. Ein Bauernopfer. Ja. Genau, das ist also der moderne Eismann, das ist bei uns der Bofrostmann. Apropos moderner Eismann, ich war ja vor ein paar Wochen bei Freunden, die haben ja ein kleines Kind, ne, ein zweijähriges Mädchen und die hat auch so einen Kaufmannsladen, so einen modernen. Vielleicht habt ihr in meinem Status das Foto gesehen von dem Eis, da hat ja auch die Eissaison begonnen und ist total krank, was mittlerweile möglich ist, ne, dass die Kinder da so eine Waffel nehmen aus Plastik, dann irgendwie eine Kugel Eis mit so einem Magneten da irgendwie reinmachen, dann noch ein Topping drauf. Cool. Also finde ich total geil, ja. Also die hat Spaß, die kleine Lange. Sowas spiele ich nicht mehr, weil das ändert immer mit demselben Satz. Dann geh doch zu Netto. Richtig. Heißt es nicht, dann geh doch zu Lidl? Nein. Nee. Nee. Das ist Netto-Werbung. War es nicht Rewe? Nein. Ich finde auch. Die mit den kleinen Preisen? Nee, Plus war das. Eben. René hat doch die Netto Plus App, oder? Ja. Genau. Eieieiei. Ich habe sogar die Brutto App, die ist viel besser. Aha, hat man mehr, ne? Da bleibt mehr übrig. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Ich habe mehr Brutto bei Netto. Das ist gut. Es wird nicht besser. Ich merke auch schon, ne? So richtig kommen wir nicht. Sorry. Also René bekommt für die Aktion mit dem Bofrostmann jedenfalls ein Sternchen, wird ins Klassenheft eingetragen, Stefan. Das ist denn die Aufgabe für dich, weil ich mache hier gar nichts. Ins Klassenbuch meinst du? Und er kriegt auf jeden Fall eine Eins dafür, weil er hat die Aufgabe, seine Hausaufgabe in besonderer Weise gelöst. Richtig. Sehr gut. Ne, toll jetzt. Und das, obwohl ich emotional eigentlich ziemlich abgelenkt war. Ich hatte nämlich ein weniger schönes Erlebnis gehabt. Alles fing damit an, dass ich am Frauentag war ich unterwegs gewesen. So, und am Frauentag ist ja schwierig, wenn man unterwegs ist, irgendwo in den Laden zu gehen, was zu kaufen. Und in der Kochstraße schon mal gar nicht. Also war ich in einem Späti. Mhm. Weil die Frau hatte Hunger und am Frauentag, da geht man auch mal in Späti was zu essen holen. Also zwei Beefy. Nee, da geht man normalerweise ins Restaurant. Ja, wir waren aber gerade auf dem Weg zu einer Sache. Also auf dem Weg zum Restaurant. Eine Sache, aha. Ja, wir würden nicht so viel erzählen. auf jeden Fall, weißt du, was Leistenbruch auf Chinesisch heißt, Stefan? Knicki, knacki, gnabei, sacki. Nein, auf jeden Fall. Jetzt versuch das nicht zu überspielen, dein Alltags. auf jeden Fall dachte ich, okay, dann gönnen wir uns halt mal eine Beefy Roll XXL, zwei Stück aus dem Regal genommen, auf die Kasse gelegt. Und dann sagt er 12,60 Euro. Ja, nicht ganz, er sagte 7 Euro. Also entspannte 3,50 Euro pro Beefy Roll. Okay. Ich habe mal gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht sind die ja einfach nur so teuer, aber die kosten tatsächlich in der Regel 1,60 statt 3,50. Aber am Frankfurter Flughafen kann man da auch schon mal 3,50 hinlegen. Das heißt, ich war in einem Späti, der hat Preise wie am Frankfurter Flughafen. Okay. So, und das jetzt. Das Alleinstellungsmerkmal, pass auf, dieses jetzt ging es aber erst los, weil ich wollte mit Karte bezahlen, weil so einen hohen Barbeträger habe ich natürlich nicht in der Tasche. Also wollte ich mit Karte meine 7 natürlich Euro bezahlen. Natürlich nicht, du bist der Familienvater. Ja. So. Du weißt ja kaum, wie Bargeld aussieht. Genau, ich habe erst drei Nuckel sind mir aus der Tasche gefallen, als ich die, die Geldkarte rausholte. Nee. Und die von deinen Kindern hatte deine Frau. Und die drei Hunde. Ich lege die Karte aufs Gerät, ne? Alles klar. Der Gerät. Und dann wurde die Situation so ein bisschen irgendwie komisch. Also ich habe so, keine Ahnung, man spürt ja manchmal was und dann steht auf dem Gerät Zahlung storniert. Sagt er, oh, geht offenbar nicht, ich soll bar bezahlen. Und dachte ich, hä? Kam mir irgendwie seltsam vor, ne? Und habe dann aufs Gerät weitergeguckt. Das kam ihm offenbar seltsam vor. Ich wollte ja jetzt nur sehen, was passiert, wenn diese Meldung weggeht, ne? Mhm. Und dann war das Gerät wieder in Bereitschaft. Okay, habe ich es bar bezahlt. Und am nächsten Tag gucke ich auf mein Konto, da sind da 7 Euro vorgemerkt. So, jetzt wollte ich gleich am Montag dann zu dem vorbeifahren, mir meine 7 Euro bar abholen. Gibt's nicht mehr in den Laden. Genau, ist kein Späti mehr, ist auf einmal eine Bibliothek. Nein. Bin dann aber nochmal in mich gegangen, weil ich habe dann herausgefunden, dass eine Zahlung, wenn sie storniert wird, ist sie von der Bank schon freigegeben, also demnach auch schon vorgemerkt. Und manchmal kann es dann, weil sie erst noch geprüft wird, ein bisschen dauern. Da habe ich gedacht, okay, bevor ich ihm 7 Euro klaue, obwohl er mich ja gar nicht betrogen hat, wartest du mal noch ein bisschen. Hm. Ja, ich war wild entschlossen, mir da die 7 Euro zu holen. Ich hätte mir auch irgendwas aus dem Regal genommen, so eine Beefy Roll, und hätte mir auf den Boden geworfen. Also ich hätte da richtig die Sau rausgelassen. Ist aber nicht so weit gekommen, weil nach 4 Tagen war diese Vormerkung tatsächlich verschwunden, spurlos. Ah, okay. Und ich bin mir jetzt sicher, dass er gar nicht mich bescheißen wollte, sondern das Finanzamt. Weil ich habe natürlich auch keinen Kassenbon bekommen und ich bezweifle auch, dass er irgendeinen Geldbetrag in seiner Kasse eingegeben hat. Ja. Ja. Gut, aber auf jeden Fall, somit haben meine zwei Beefy Rolls zusammen nicht 14 Euro gekostet, sondern tatsächlich nur günstige 7 Euro. Na. Ich fand es noch lächerlicher, als ich die Verpackung abgemacht habe, sah die ja noch erbärmlicher aus. Da habe ich gedacht, okay, ich stecke die bloß schnell im Mund, sonst fängst du an zu heulen, wofür du jetzt gerade 3 Euro ausgegeben hast. Ja, bestimmt schon abgelaufen oder so. Wahrscheinlich. Hatte wahrscheinlich. Also die Themenauswahl heute ist nicht optimal. Stefan hat auch das Stichwort Softeis schon gedroppt. Hm. Da könnte ich auch schon wieder eine halbe Stunde drüber reden. Ja, erzähl uns was vom Softeis. Hast du ein Softeis gegessen? Bist du so ein Softie? Ich habe Softeis. Ich habe jedwedes Softeis irgendwie gegessen, was ich irgendwie kriegen konnte. Bei uns in Steglitz in der Schlossstraße. Wann warst du da? Wann war ich da? Von 1970 bis 1989. Ich war am Samstag da gewesen und weißt du, wer im Mediamarkt vor mir steht? Ben. Nein. Ja. Gut. Ist Grüße ja an blöd. Ben. Ja, Grüße an Ben. Ben ist ein lieber, toller Mensch und den treffe ich auch immer wieder gerne, aber für dich ist das schon ein bisschen blöd, weil du siehst ihn ja quasi jeden Tag bei der Arbeit. Ja, aber noch nie im Mediamarkt. Das ist auch mal was Neues. Das ist natürlich etwas völlig anderes. Ben, ich sehe dich hier in einem völlig anderen Licht. Komm mal darüber in den Scheinwerfer. Ben, so gefällst du mir. So direkt neben den Brotschneidemaschinen und dem Farbfernsehern. Gut, egal, du warst in der Schlossstraße. Du warst in der Schlossstraße. Ganz genau. Und Schlossstraße Nummer 18 ist das. Da hat nämlich ein Schulkamerad von mir damals irgendwie gewohnt, bei seiner Mutter. Dort gab es jemand, der hat sich direkt auf Softeis spezialisiert. Und zwar Softeis wird ja gemacht in so einen großen metallenen Behältern, sah quasi aus wie so ein Kühlschrank, nur dass eben vorne dann irgendwie 2, 3 von diesen Hebeln sind, wo man dran zieht und dann kommt dieses herrliche Zeug da irgendwie raus. Und der hatte das in Erdbeer, Waldmeister, Schokolade, Vanille und ich weiß was nicht, noch alles und teilweise auch gemischt, ihr kennt das. Na, jedenfalls als Kind konnte ich da eigentlich kaum dran vorbeigehen. Damals war ich so klein, dass ich noch kein eigenes Geld hatte. Deswegen war ich immer ganz froh, wenn irgendwie ein Erwachsener dabei war und ich denen tatsächlich irgendwie mal ein Eis aus der Tasche leihen konnte. Das ist ja bis heute so ein bisschen wie mit der Currywurst, wo die einen sagen, oh, die echte Currywurst, Konopke auf jeden Fall, die Ostcurrywurst muss es sein oder vielleicht eine Kettwurst. Und die Westler sagen dann ganz gerne, naja, da musst du schon zu Curry 36 oder zu Krassels gehen, um die echte Currywurst irgendwie zu genießen. Und beim Softeis ist das ja, glaube ich, ähnlich. Also ich würde dann auf dieses Softeis aus der Schlossstraße, was es jetzt seit Jahrzehnten leider nicht mehr gibt, hätte ich ja drauf geschworen, aber dann habe ich Softeis in den letzten Jahren dann immer nur, was ich auf dem Rummel mal so gekriegt, dann steht immer so American Soft Eis und das war blöd, bis ich dann tatsächlich mit Tina mal an der Eastside Gallery da so ein Original Ost Soft Eis stand und wie gesehen habe, es war schweinesüß, aber super lecker. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Ich glaube, da gibt es. Stefan sagt, Zucker finde ich gut. Heute wird es natürlich anders hergestellt, ne, als damals. Ich glaube, als Kind hatte das gefühlt jeder. Heute weiß ich nicht, heute bin ich gar nicht mehr so der Softeis-Typ. Ich meine, wann isst man denn Eis? Was ist passiert heutzutage mit dir? Wenn du unterwegs bei jeder Gelegenheit. Ja, wenn man jetzt irgendwie, in einem Shoppingcenter ist oder so, an der Eisdiele vorbeikommt oder vielleicht unterwegs ist, einfach nur. Kann mich zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwo kein Chateaubriand an Erbsen im Reisrand bekomme, dann darf es auch gerne mal sein. Oder mal ein Eisbecher. Ganz ja, mein Schweden-Eisbecher vom letzten Mal, hatte ich ja berichtet. Der war gut. Warum heißt der eigentlich Schweden-Eis? Das wollte ich auch fragen. Ist wahrscheinlich nur die Zubereitung, aber das kriegen wir raus. Warum? Weil man ihn bei Ikea kauft? Schweden-Eisbecher, Schweden-Eisbecher. Stefan, das genau. Diktiert hier schon wieder Hausaufgaben. Apropos, René, du hattest noch eine Hausaufgabe. Ich wollte nur wissen, ob du da schon einen Schritt weiter gekommen bist, weil wir hatten ja gesagt, wir wollen mal die Firmen anschreiben, wegen des Spülmaschinenthemas. Die Hausaufgabe habe ich noch nicht angegangen, bin ich noch nicht angegangen. Werde ich aber noch tun. Schweden-Eisbecher, ein Klassiker mit Kultstatus unter der Rubrik DDR-Rezepte. Richtig. Da kann ich also eigentlich nicht mitreden. So ist es. Also es gibt eine Variante und die finde ich sehr interessant. Da kommt, glaube ich, keiner drauf. Mit Eierlikör und Apfelmus? Nee, warum der Schweden-Eisbecher heißt. Na, weil er aus Mosen kommt. Nee, und zwar gab es 1952 ein Eishockeyspiel. Und der Legende nach soll der Name auf ein Eishockeyspiel bei den Olympischen Winterspielen 52 in Oslo zurückgehen. Die Eishockeymannschaft Schwedens besiegte die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland mit 7:3. Walter Ulbricht, der damalige Vorsitzende des Zentralkomitees der SED, soll sich über den Sieg der Schweden so gefreut haben, dass er seine bevorzugte Eiskreation nach ihnen benannte. Die Freude über den Sieg der Schweden, über den Klassenfeind BRD, war wohl der Grund für die Namensgebung. Ach, das ist ein Osten-Schweden-Eisbecher? Ja. Okay, das hast du doch gesagt. Na? Ich dachte, da durfte sowas nur Korea-Becher, Moskau-Becher oder irgendwie so heißen. Aber wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber ich eine coole, der Eisbecher coole besteht aus Speiseeis mit Vanillegeschmack, also kein Vanille, sondern nur Vanillegeschmack, ganz wichtig. Ja. Apfelmus, Eierlikör und Schlagsahne. Das ist das Leckerste. Das ist eine Mischung. Also Apfelmus mit Eierlikör, das gehört eigentlich verboten. Das arme Eis. Nenn mir Leute, die danach nicht auf Klo sitzen. Aber es ist lecker, muss man einfach sagen. Also, aha. Ja. Und ist auch heute noch sehr beliebt. Ne? Ist es? Ja. Die Leute kennen ja nichts anderes. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So ist das. Ja. Entschuldigung. Ich habe noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Wenn wir mit den Eisbechern durch sind, muss ich kurz die Stimmung runterziehen. Ich hatte neulich einen Artikel im Supermarkt gesehen für 1 Cent. Ratet mal, was es war. Für 1 Cent. Die Plastiktüte, die Plastiktüte fürs Obst. Ach ja. Dafür bezahlt man jetzt Geld? Ja. Ich habe auch so überlegt, das finden wir jetzt wahrscheinlich scheiße, aber dass Plastiktüten und Papiertüten extra Geld kosten, die auch mal kostenfrei waren, also Papiertüten nicht, die gab es ja nicht, aber Plastiktüten gab es ja auch kostenlos, dass die mittlerweile seit Jahren schon Geld kosten, juckt uns nicht. Richtig, weil es nicht explizit genannt wurde, sondern das ist ja dann quasi schon in dem, was darin zu verpacken ist, also Obst- und Gemüsepreis schon mit eingerechnet. Das ist eine Unverschämtheit, das jetzt explizit auszupreisen. Aber nennen wir es nicht Unverschämtheit, das ist marketingtechnisch, das ist eine Katastrophe. Aber sie verkaufen ja schon seit Jahren diese Stoffobstnetze. Stoffobstnetze. Neue Hausaufgabe für René, du schreibst das 100 Mal auf. Stoffobstnetze. Ist ja nicht so schwer. Oh Mann. Bei Lidl gab es sie sogar schon so oft zu geschenkt, dass ich da so eine Lebensausrüstung fast habe von Stoffobstnetze. Netze. Apropos, wisst ihr, womit ich mich und euch locker zuschmeißen kann? Ich könnte uns drei damit begraben. Und zwar mit diesen 3D-Brillen. Ach, wenn man ins Kino geht und 3D-Film guckt, muss man nur so eine Plastikbrille. Die muss man jetzt mittlerweile wieder abgeben. Aber in der Anfangszeit war das wirklich so, nimmst du mit nach Hause, bringst du nächstes Mal wieder mit. Und dann haben die Kinos gedacht. Marc hat immer gesagt, Arschlecken. Tut mir leid, der 3D-Film fällt aus. Wir haben keine Brillen mehr. Ich kann ohne Brille nicht mehr 3D sehen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, wohin mit diesen 4,5 Kubikmetern von diesen 3D-Brillen, die bei mir im Keller lagern. eBay Kleinanzeigen. Ja. Ach je. Also ich habe eBay Kleinanzeigen jetzt wirklich sowohl als Käufer. Das heißt übrigens nur noch Kleinanzeigen, ne? Ja, aber guck mal in die Titelleiste bei Kleinanzeigen, da steht auch noch eBay drin. Also sie wollen wahrscheinlich das gar nicht loswerden. Kleiner Tipp am Rande für den Webdesigner, einfach mal das Title-Tag anpassen oder mit Steuerung F nach eBay suchen im Quellcode. Ja. Also ich habe Marc, bitte, eine Wortmeldung. Ja, also ich habe keine Zwischenfrage. Warst du mit deinem Thema durch? Dann hätte ich nämlich ich wollte nur sagen, ich habe es lieben gelernt als Verkäufer und Käufer. Ich habe gerade wieder ein richtiges Schnäpperchen gemacht. Keine Ahnung, ich habe bestimmt ein Viertel oder noch weniger vom ursprünglichen Preis bezahlt in einer niegelnagelneuen, noch teilweise eingeschweißten Verpackung. Ich bin sehr glücklich. Ja. Nachhaltig ist es auch. Liebe Leute da draußen, so ein kleiner Nachrichtenblock darf hier nicht fehlen. Ja. Die Sängerin von Rosenstolz, Anna R., ist kürzlich verstorben, im zarten Alter von 55 Jahren. Woran? Das zum einen, da gab es heute zu einen entsprechenden Artikel, aber den hatte ich mir vorhin noch nicht angeklickt, wo es dann erstmals um eine mögliche Todesursache ging. Muss ich mal schauen, ob ich das auf die Schnelle kriege. Aber so wie ich mich kenne, nicht. Mal rasch gucken. Deswegen weiter zur nächsten Meldung. Und zwar Uli Zelle, Berliner Original, langjähriger Reporter und Moderator beim SFB und RBB, hat immer Reportagen gemacht im Rahmen der Berliner Abendschau zum Beispiel. 40 Jahre hat er das gemacht, hatte vor 2-3 Tagen, Stefan weiß vielleicht genauer, seinen letzten Auftritt, großer Bahnhof zur Verabschiedung und da geht wirklich eine Ära zu Ende. Uli Zelle kennen auch wirklich richtig viele Leute in Berlin. Also der Name ist ein Begriff. Des Weiteren, die Blue Man Group hört jetzt nach 21 Jahren am Potsdamer Platz, hören sie auf, drehen Berlin jetzt den Rücken zu. Einerseits schade, war schon eine Institution, andererseits geht in Ordnung. Wart ihr mal da? Also das war ja auch so ein Ja, ich war mal da. Das hat mir Tina damals zu meinem 40. Geburtstag irgendwie geschenkt. Ah. Das war schon ein paar Tage her. Also das läuft und läuft und läuft. Und so lange haben auch immer wieder angepasst. Krass. Ja. 21 Jahre. Und jetzt nach 21 Jahren da mal aufzuhören, ist okay. Oder sie ziehen weiter in eine andere Großstadt. Nee, also ich war nicht da und ich hätte jetzt die Frage, was zieht da ein? Dann muss erstmal die Farbe weggemacht werden, René. Ist doch logisch. Dauert ein bisschen. ich kann noch ergänzen. Also der Grund ist, dass die Zuschauerzahlen rückläufig sind. Logisch. Das geben sie offiziell an. Und auch in New York hört die Show auf, beziehungsweise hat aufgehört, nämlich im Februar. Es gibt diese dann nur noch in Boston, Las Vegas und Shanghai. Und in Orlando soll es eine neue Doom & Gloom geben. Fein. Ja. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Liebe Freunde da draußen, wir bedauern die technische Störung, die ihr soeben erleben musstet, aber seid gewahr, es geht gleich mit wahnsinnig viel Sendung weiter. Zurück zu René ins Studio. Ah, ich sehe gerade, René ist fertig mit seinem Beitrag, also können wir mit dem Nachrichtenblock weiter fortfahren. Ist das in eurem Sinne so? Ja. Total. Alles klar. Okay, dann nur der Vollständigkeit halber sei noch Folgendes erwähnt. Die USA haben wahnsinnig mit der Geflügelpest zu tun, mit der Vogelgrippe, irgendwas in der Richtung. Und deswegen keulen die da Hunderttausende auch von Hühnern und deswegen haben die Eierknappheit. Und das Blöde dabei ist, die haben wir hier in Europa natürlich auch, aber in den USA fehlt nichts Besseres ein, als hier in Europa zum Beispiel auch in Deutschland nachzufragen, sag mal, wie sieht's denn aus? Könnt ihr uns, sind wir mal jetzt hier unter uns Pfarrerstöchtern, Ostern steht vor der Tür, wir könnten noch ein paar Eier hier brauchen. Und dann muss man als Deutscher natürlich einfach sagen, ja, sei nicht sauer, aber bei uns sind die Dinger erstens auch schon wesentlich teurer geworden, weil wir haben ja auch mit Geflügelpest und so weiter zu tun. Und außerdem ist Deutschland nicht gerade als Exportnation für Eier bekannt. Deutschland produziert 75% seines Eikonsums selber, der Rest wird importiert, unter anderem aus den Niederlanden. Also wo zur Hölle sollen wir denn bitte jetzt noch Eier für die USA nehmen? Also kann man nur rechte Tasche, linke Tasche machen und sich da ein bisschen was vom Munde absparen, um die Leute da drüben, um Trump und Konsorten, um die bei Laune zu halten. Aber eigentlich haben wir keine Eier für euch übrig. Ich habe mich schon gewundert, warum es im Supermarkt so wenig Eier gibt. Hm. Schon seit 2 oder 3 Wochen. Tja. Ja. Ist so. Aber genau daran liegt es. Und die letzte Nachricht von meiner Seite aus, die hatte ehrlich gesagt auch Stefan schon auf dem Schirm, aber ich presche einfach mal vor. Jasmin Wagner, bekannt unter ihrem Künstlernamen Blümchen, beendet jetzt doch ihre Karriere. Oh, Jasmin. Sehr bedauerlich, Mitte der 90er Jahre war sie ja so ein Techno-Mäuschen. Man hätte sie gesagt, sie gehört zu der Fraktion der Karstadt-Raver, aber ich mochte ihre Songs eigentlich immer. Ging ganz gut ab. Musikalisch wertvoller als vielleicht die Ausprägung der Nachricht. Ist auch egal. Na, jedenfalls, ich fand es toll. Und ich war ganz begeistert, dass sie irgendwie dann jetzt vor 10 Jahren oder so war es, dann so ein Comeback gestartet hatte. Und jetzt hört sie wieder auf. Schade. Jasmin, du bleibst immer meine Nummer 2. Aber meine Nummer 1. Du kannst das auch sagen, ja. Stefan. Du hast keine Kinder zu Hause. Kriegst da nicht die Pfanne nachher um die Ohren gefeuert. Genau. Ach, die Ohren wären dann noch okay, aber lassen wir das. Ja, also da wird der Zeit, da kann man sich doch bei Spotify einfach mal die Blümchen-Playlist anhören, oder? Unbedingt. Ja. Fallen spontan Lieder ein, los. Herz an Herz. Boomerang. 1100101. Ja. Na, René? Ja, da hört es bei mir auch schon auf. Nein. Was soll man dazu sagen, ne? Da kann man nichts zu sagen. Es gibt noch eine Berlin-Meldung, was wir schon mal erwähnt hatten, aber da gab es jetzt diese Woche, ist es wieder durch die Medien gegangen, sehr kritisch, der neue Gendarmenmarkt. Ja. Eine Wüste. Ja, eine Steinwüste. Ja. Also die Leute sind wirklich nicht so begeistert, wie sie es sein sollten. Also wer davon begeistert ist, natürlich der regierende Bürgermeister und auch die, was ist das? Der hasst wahrscheinlich aber auch Bäume. Giffey, ja. Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, abgelöst von Martin Hiekel. Ihr wisst Bescheid, der 2-Meter-Mann. Na jedenfalls, sie finden das irgendwie ganz toll. Der erste Blick ist tatsächlich so, sag mal, da hätte ich auch zum Stadtschloss gehen können. Hier wächst ja mal so ja nichts. Genau, also auch Robert Habeck sagt, da ist viel zu wenig Grün. Das war witzig. Ja. Stefan kann witzig. Ich sage euch das. Seit 160 Folgen, ich bitte euch. Also. Jeder wird sein Knaller. Da spüre ich jetzt schon. Da möchte ich die Berlin News ganz kurz abrunden mit einem Veranstaltungstipp. Ich kann euch sehr empfehlen, im Kraftwerk Kreuzberg an der Kochstraße die Ausstellung I Felt a Star Dying zu besuchen. Ah. Ein kleiner Bonustipp, wenn ihr Hunger habt, nehmt euch was von zu Hause mit, geht nicht in irgendeinen Späti. oder ihr habt die Wahl, einmal Eintritt für 12 Euro oder ein abgepacktes Toast im Späti für 12 Euro. Eieiei. Ja. Genau. Guter Tipp auf jeden Fall. Marc hakt gerade fleißig schon meine Punkte ab. Hast du denn spontan, Marc? Der streicht alles durch im Sendeplan. Ein Punkt, wo du sagst, wow, was ist das denn? Erzähl doch mal, Stefan. Nö. Wollen wir bei sollte man immer haben, sollte man nie brauchen, fallen mir natürlich Schuss und Waffen ein. Aber ich hoffe doch sehr, damit ist es etwas anderes gemeint, Stefan. Elaboriere doch mal bitte zu diesem Punkt. Oh, er zeigt es uns jetzt. Das ist der Punkt, an dem du normalerweise sagst, zieh die Hose wieder an. Was könnte es denn noch sein? An dem ich mal zu Stefan sage, du, wir haben einen Audio-Podcast. Ja, natürlich, aber ich finde es eine interessante Sache. Du hattest uns ja schon diese Ohrenstöpsel, also du bist ja wirklich der Gadget-Man Nummer 1. Ja. Die Ohrenstöpsel, die haben wir uns alle geholt. Also ich kenne weitere Personen, die sich aufgrund deines Berichtes die Dinger besorgt haben. Wirklich? Und nun hältst du eine rote Tüte in die Luft. Richtig. Es sieht aus wie ein Sitzkissen oder ein Verbandspäckchen. Kann man es? Es ist unsichtbar. Nehmen? Fire Blanket. Eine Feuerdecke. Also eine Löschdecke. Ja, sehr gut, Stefan. Eine Feuerlöschdecke. Mittlerweile. Die brauchst du für? Ich hoffe, ich brauche die nie. Deswegen steht der da. Sollte man haben, sollte man nie brauchen. Da gab es so einen Bericht. Ich weiß nicht, ob es bei Supermarkt war im RBB oder bei der Abendschau. Nee, es muss bei Supermarkt gewesen sein. Da ging es nämlich darum, dass sie Feuerlöschgeräte getestet haben. Ja, da gab es die Sprays, so, ne, die mittlerweile im Kommen sind. Genau, diese ganz kleinen. Und die waren interessanterweise deutlich besser als ihr Ruf. Ja. Also ich sag mal so eine Feuerlöschdecke ist gar nicht verkehrt, wenn man sie griffbereit hat im Haushalt. Zum Beispiel, wenn der Adventskranz anfängt zu brennen oder so. Ach, ich dachte, da verschwindet man drunter und flüchtet aus dem Haus. Nein, René. Okay. Ja, deswegen machen wir die Sendung doch hier. Ist das jetzt Dinge Ironie? Dazu, war das jetzt ernst? Nein, das war ernst gemeint. Nein, das ist doch, wenn du einen Brand hättest, so, wenn so ein Brand entsteht, da kannst du die Decke rüberwerfen, dann erstickt. Ja, aber ich würde das brennende Ding nehmen und ins Waschbecken werfen. Wenn du es noch kannst. Könnt ihr euch entsinnen, wo ich mal während der Podcast-Sendung aufspringen musste, weil hier die Mikrowelle brannte im Haushalt? Ja. Ich mich auch. Als wäre es gestern gewesen. So, pass auf. Und Stefan muss die Folge jetzt raussuchen. Ach du Schande. Ja, vielleicht finden wir es raus. Kriegen wir hin. Aber Folge 112 war es übrigens. Das wäre eine gute Folge. Also um Marc nochmal zu ergänzen, genau, auch diese Lösch-Sprays sind sehr im Kommen mittlerweile, weil die halt auch handlich sind und in die Tasche packen und auch gute Bewertungen haben, muss man sagen. Ne? Und ich meine, heutzutage entstehen schnell mal Brände. Und es kann nicht verkehrt sein. Und wie gesagt, wir hoffen nie, dass sowas zum Einsatz kommen muss. Ja. So ist ich habe auch noch einen interessanten Shopping-Tipp. Ich habe neulich in Schloss habe ich gesehen einen Automaten mit der Bezeichnung Goat of Secret Packs. Kennt ihr das? So Überraschungsboxen oder was? Genau, das sind, ich hatte dann mal im Internet geguckt, es gibt einen Bericht vom RBB über diese Automaten. Da sind im Prinzip Rückläufer von Amazon drin, mhm. die du für 10 Euro erkaufen kannst. Das heißt, du wählst, also es sieht aus wie so ein Automat mit Schokoriegeln, halt nur mit größeren Fächern und dann suchst du dir ein Fach aus, steckst deine 10 Euro rein und dann kriegst du die Box und in dem Fernsehbeitrag, was denkt ihr, was so drin gewesen ist? Es ist drin gewesen einmal ein Kleid, einmal Kleid. Ein Kleid, ja, ein mhm. Damenstiefelpaar, einmal mhm. war drin tatsächlich ein Switch-Controller. Ui. Ja, 60 Euro sonst, also das hat sich offenbar gelohnt. Und es war drin einmal eine leere Verpackung für ein Massagegerät. Da hat offensichtlich jemand beim Rückversand vergessen, das Produkt in die Verpackung zu tun. Okay. Ja. Kann ja mal passieren. Findet ihr das geil, so ein Automaten? Gerät. Nein. Das stellst du also, dir dann nur zu Hause alles irgendwie hin und dann wirst du es nicht mehr los. Aber du weißt ja, wie du es los wirst. Ja, der Reiz des Unbekannten. Ne? Mhm. Weil man steht da halt da. Also wir standen auch davor in der Hoffnung, dass irgendjemand zugreift und wir mal sehen, was der für 10 Euro rausholt. Aber mhm. ich glaube, da macht man keinen Gewinn. Hattest du nicht auch gesagt, dass das eigentlich nicht erlaubt ist? Ich hatte mal gesagt, dass Lootboxen in Deutschland nicht erlaubt sind, mhm. weswegen ja auf diesen ganzen Überraschung-Packs, so Nerdbox oder andere monatlichen Abos, die es gibt, mhm. Immer festgelegt sein muss oder kommuniziert werden muss, was drin sein wird. Ja. Ja. Ich glaube, nicht mal digitale Lootboxen sind in Deutschland erlaubt. Gab es da nicht auch so einen Stress, dass es ein Computerspielen, das nicht legal ist? Dass da ja, kein deutsches Problem. Ich glaube, das ist entweder EU-weit oder generell weltweit. Hm. So, Marc hat gerade seine Hausaufgaben. Willst du, soll ich dir mal einen Stift leihen? Kannst du die aufschreiben? Die Legalität von Lootboxen. Das hast du jetzt davon, Marc. Ein Essay, Marc. Ja. Ich mache keine Hausaufgaben. Und bitte nicht die KI verwenden. Das merken wir. Ja. Apropos Lachen. Oh ja. Oh. Ist schon soweit? Ja, natürlich. Ja, ja, dann ja. kann ich nur sagen, nächste Folge erfahrt ihr, was Skipperlink ist. Was? Skipperlink? Skipperlink. Gibberlink. Gibberlink. Gibberlink. Gibberlink. Oder vielleicht heißt Gibberlink es auch. Her. Vielleicht heißt es auch. Hat du Linke, Gibberlink her. Gibberlink. Egal. Marc hat gerade die Witze angeteasert. Ja. AI-to-AI Sound Protocol. Verstehe. Oh. Okay. Also ich habe heute. Hier googelt der Chef noch persönlich. Ein paar makabere Witze. Ich hoffe, das ist okay. Ich liebe es. Ja, dann mal gucken. Dafür bekommt er von mir postwendend unter anderem Besuch von Chuck Norris. Ja, geil. Und bei mir gibt es was Blutiges zum Abschluss. Mhm. Hervorragend. Wir haben noch nie unsere Witze angeteasert. Na, dann bin ich gespannt. Witzbattle. Also kommt die. Die 5 Minuten haltet ihr jetzt auch noch durch. Definitiv. Ne? Wir fangen an. Witzbattle, Folge 160. Witzbattle, Runde 1. Chuck Norris' Gesicht sollte auf dem Mount Rushmore zu sehen sein, aber der Granit war nicht hart genug für seinen Bart. Ja, was ist der Lieblingssnack der KI? Mikrochips. Mmh. Sehr gut. Hat den die KI selber geschrieben? Klingt so. Eieiei. Ich war jetzt mit meiner Oma in so einem Spa, da wo die Fische die tote Haut abknabbern. Das ist tatsächlich erheblich günstiger als eine Beerdigung. Ja. Makabere Witze. Alles klar. Runde 2. Chuck Norris ging einmal zu Burger King und bestellte einen Big Mac. Und er hat ihn bekommen. Gut, warum hat der Narzisst die Straße überquert? Er dachte, es wäre eine Grenze. Mhm. Das ist ein sehr psychologischer Witz. Eine Freundin kam heute ganz stolz von der Arbeit nach Hause und meinte, der hat heute gelernt, wie man Pony schneidet. Tatsächlich? Oh. Ja, ja, die Weiterbildung zum Metzger macht ja echt Spaß. Ja. Hurra. Ja, mir gefällt sowas. Runde 3. Ein Mann geht in eine Kanzlei und fragt dort den Rechtsanwalt nach den Gebühren für eine Rechtsauskunft. Naja, so für 3 Fragen, so 1200 Euro müssen Sie rechnen. Das ist doch ziemlich teuer, oder? Ja, schon, sagt der Anwalt. Das kann man schon so sagen. Und wie lautet Ihre dritte Frage? Katsching. Ja, den gibt es auch mit der Fee. Aber egal. Ein Mensch kommt zum Psychotherapeuten und sagt, ich habe ein Problem, ich glaube, ich bin tot. Da sagt der Therapeut, okay, bluten Leichen? Der Klient überlegt, nee. Dann nimmt der Therapeut eine kleine Nadel, sticht ihn in den Finger. Der Patient guckt auf seinen Finger, sieht das Blut und sagt, oh, ich habe mich getäuscht. Leichen können doch bluten. Sehr gut. Ein Mann ist letztens an einem Pfannkuchen erstickt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. Krepiert. Ja, sehr schön. Ich noch einen Bonuswitz. Ich habe noch einen kleinen Bonuswitz. Oh, ja. Nur ein kleiner, ein alter, eine Reminiszenz an den großen, unvergessenen Fips Asmussen. Oh. Bonusrunde. Herr Ober, das ist eine Unverschämtheit. Schauen Sie, in meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Ja, aber nicht mehr lange. Sehen Sie die Spinne am Tellerrand? Mhm. Mhm. Oder Herr Ober, mein Kaffee ist kalt. Oh, dann kriege ich von Ihnen noch 50 Cent. Eiskaffee ist nämlich ein bisschen teurer. Mhm, genau. Ja, wir hatten mal irgendwie eine Folge lang nur Oberwitze. Ja, das war mal total im Trend. Stefan sucht die entsprechende Folge sicherlich raus und ihr könnt in den Shownotes kommen. Ihr mit euren Hausaufgaben. Bedankt euch bei das. Stefan einfach mal damit, indem ihr auf berlin-podcast.de geht und euch mal die Shownotes durchlest. Da gibt es einen riesen Witzebereich. Ich möchte nicht, dass Stefan jetzt alles so für umsonst macht. Ganz genau. Und ihr findet die Website ganz einfach. Immer dran denken, erst die Stadt und dann das Ding. berlin-podcast.de. Genau, so sieht's aus. Gut, sind wir durch? Ich glaube, den letzten Makabern, den kann ich nicht bringen. Der so ist hart. Los. Pass auf, wir machen es so. Den erzählst du. Erzähl den jetzt und du piepst ihn einfach raus. Okay. Also ich würde ihn gern hören. Supi Idee. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee Jumping? Beim Tennis hast du immer. Ich erzähl auch noch einen. Den musst du auch gucken. Und zwar. Was ist der Unterschied zwischen. Warte. Ich muss erst mal wirken lassen, ja. Herr Alisch, so René, jetzt. Was ist der Unterschied zwischen krass und makaber? Das ist krass, aber das ist makaber. Oh. So. Ja, tut uns leid, dass ihr das leider jetzt nicht hören konntet, aber wir wollen euch einfach nicht zu viel zumuten und ich ja, sag mal, im persönlichen Gespräch können wir die Witze gern mal vermitteln. Ja. Ja. Okay. Na, das war doch mal ein Ende der Sendung. Wir sind durch. Passen dazu noch irgendwie eine schöne Weisheit oder? Ja, warte, ich suche schnell eine Weisheit raus. René, Stefan, kannst du in der Zeit ein bisschen Pausenmusik singen? Na klar, so Fahrstuhlmusik oder was hättest du denn gern? Ja, am besten sowas wie Girl from Ipanema. Nee, ich. Irgendwas von Blümchen von euch oder so? Irgendwie? Ja, ja, genau. Pass mal auf, Stefan ist fürs Summen zuständig, damit wir keine Probleme mit der GEMA kriegen. Genau, richtig. Ich singe die falsch nach, damit es von Google nicht erkannt wird als echter Song. Ne? Ach, Mensch, Jasmin. So, warte. Ja. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 5 Minuten. Ja, wegen René. Oh, also okay, also hier kommt die erste Weisheit des Tages. Ja. Mark Twain wusste um Folgendes: Der Mensch tut viel, um geliebt zu werden, aber alles, um beneidet zu werden. Schön. Eigentlich würde ich es dabei belassen. Jo. Ne? Ich würde noch sagen, die Antwort lautet: Wer weiß? Wer weiß, okay. Kann sein. Der muss, ich weiß, dass er vielleicht noch nicht bei allen angekommen ist, weil der ist wirklich ein bisschen, denk mal drüber nach. Na gut. So, dann sind wir durch, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Schon wieder. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch und Marc wünscht euch jetzt noch eine schöne Restwoche. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Taxi. Und hier sind die Outtakes. Maximum Pegel. Oh, das klingt so geil. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Marc, wurde sich eigentlich mal über dich lustig gemacht in der Form, dass wenn du zu spät kommst, dass man zu dir Trödelmarkt sagt? Ein Trödelmarkt. Ich sag mal so, let's go. Auszeit möchte Stefan gerne haben, aber ich versuch's noch schnell zu Ende zu führen, bevor das hier ausgeht. Und zwar, We Felt a Star Dying, hatte ich in der letzten Sendung schon angeteasert, ich war da gewesen. Mein Tipp, nicht zum Späti gehen und eine Beefy essen. Und wie kann man nur so dumm sein? Wir müssen jetzt leider den Call wechseln. So rotzendumm sein. Ich bin ja nicht leicht erregbar, aber das war jetzt wirklich dämlich, oder? Wie? Einfach weiterzusprechen, obwohl du weißt, jede Sekunde wird hier die Aufnahme abgebrochen. Ich dachte, ich schaffe es noch. Ach, das ist doch Quatsch. Erzähl mir das doch nicht. Als wenn du dich kurz verhalten könntest. Ja, nee, also das war wirklich nicht so clever. Ich würde sagen, wir fangen noch ein bisschen früher an. Du hattest ja gesagt, und hier ist René. Und dann würde ich... den wollte ich auch gerade bringen, ja. Okay. Marc findet es nicht lustig. Langweilig. Stefan kann es retten. Er hat es gut gerettet. Kriegen wir hin. Merkt man gar nicht. Doch, warte, ich nehme Softeis. Richtiger Alter. Du musst auch mal unsere Perspektive sehen, verstehst du? Ja, habe ich ja auch. Hat ja schon geholfen, der Kurs. Eben. Gut, dass du den gemacht. Wir brauchen den nicht. Wenn die mich nächste Woche so fragen, und konntest du denn die Kursinhalte bereits anwenden, dann sage ich, ja, ich habe jetzt zwei neue Freunde. Mhm. Und fünf verloren. Ich und ich, Eis und Eis. Iche und Iche, Eis und Eis. Na, das ist aber gerade noch die Kurve. Weißt du, hätten wir wegen dir alles nochmal neu machen müssen. Ja, die ganze Sendung nochmal neu von vorne aufzeichnen. Müssen wir eh, weil ich habe heute mal nicht den roten Knopf gedrückt, sondern den daneben mit den zwei Strichen. Natürlich. Stoppen wir jetzt die Aufnahme? Ja. Witzig. 5, 4, 3, 2, 1, stopp.